1977. Wir wollen kein Atomkraftwerk, dem muss sich Kreisky beugen. 1977 und 78 ist die heiße Phase im Kampf gegen die Inbetriebnahme des Atomkraftwerks Zwentendorf. Im November 1978 bringt die Volksabstimmung einen knappen Sieg für die Gegner, obwohl Bundeskanzler Kreisky sein politisches Schicksal an den Ausgang der Abstimmung geknüpft hat. Gleich im Dezember beschließt das Parlament das Atomsperrgesetz.